haben wir diese Erde. Werd ich pflanzen die Hoffnung meines Vaters, die Winde weitertragen. Haben wir diese Erde, geben wir sie den Kämpfern, unseren Frauen, unseren Lehrern und den Bauern. Und ich schwöre dir, Vater, haben wir diese Erde, wird sie leben. Und die Arbeit wird süß sein, wie ein Weinstock voll Reben. Und ich singe. Diese Erde werde ich stehen im Weizen zu den Sternen, werde ich heben mein Gesicht. Keiner kann sie uns nehmen, haben wir diese Erde, wir die kämpfen. Wir, die denken, wir, die singen. Und ich schwöre dir, Vater, haben wir diese Erde, wird sie leben. Und die Arbeit wird süß sein, wie ein Weinstock voll Reben. Und ich singe. Diese Erde ist deine, durch deinen Schweiß, deine Tränen, deinen Zorn, deine Liebe, deinen Hass. Steh auf, streck den Rücken, schau dich um, wo dein Bruder steht. Schau ihn dir an, sieh, wie groß ihr seid. Gebt die Erde nicht her. Campesino, Campesino, Campesino, Campesino! Ich träume, die Nacht wird es geben, wo ihr liebt und Kinder macht, die auf die Erde kommen, die frei ist. Campesino. Haben wir diese Erde, werden Kinder wachsen wie fröhliche Blumen und singen in das Schweigen der Sterne, in die Stille der Bäume, mit den Männern und Frauen und singen. Campesino.